Wer von dir? Wer von dir? Gib mir deine Hitze. Was auf das Licht du mir gibst, du mir gibst. Spiel jetzt nicht in Kühlen, deine Finger suchen deine Haut. Ja, ich bin hungrig und will mehr. Ja, bist du hungrig, dann komm her. Und wir schwimmen in Musik. Ich ging hinab in den Weltraum. Heißer, feuchter Traum. Feuchter Traum. Durch die alten Regeln. Seit diesem Sprachrock schöner als Musik. Als Musik. Musik.